fair, no fair, no fair, no fair. Wir stehen bereit, die Nacht wird weit. Stümpfen Schutz im Beat, im Licht der Zeit. Im Schatten, wo die Mauern flüstern leis, wo Wahrheit oft verschwindet, kalt und weiß. Kommt nur fair, das Programm, das schützt die Stimmen. CAG und dir, wir hören hin. Wenn du sprichst, wird's nicht vergessen. Kein Schweigen mehr in dunklen Gassen. Bei der Polizei ist klar und laut, Petzen ist erlaubt, die Wahrheit baut. Nacht und Nebel weg. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Nur fair, wir stehen bereit. Wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut. Wir geben dir Zeit. Wir sind die Nur fair wie Trolls, Bass tief sind, Lied fliegt. Nur fair Stimmen schneiden durch den Raum, die Nacht zieht. Wenn Akten flüstern, wenn die Türen zu. Wenn Angst regiert und keiner mehr ruht. Nur fair ist da, ein Schutz im Sturm. CIA und dir, ein sicher Turm. Sag, was du weißt, lass nicht vergehen. Die Straßen hören, die Lichter sehen. Bei der Polizei ist offen klar, Petzen ist erlaubt, die Stimme war. Heb an zu sprechen, wir sind bei dir, nur wir als Schutz, wir geben dir Raum hier. Kein Schatten bleibt, kein Schweigen mehr, die Wahrheit tanzt im Club, im Licht am Meer. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Kein falsches Schweigen mehr. Nur fair nimmt die Angst, trägt dich durch die Nacht. Die Stimmen werden laut, die Lügen werden schwach. Nur fair, nur fair, die Harmonie steigt. Die Wahrheit zündet Wege, die Nacht verweilt. Auf ihr steigt, die Menge bebt, Herzschlag intakt, die Wahrheit lebt, Snare rollt, Filter auf, die Spannung wächst, der Drop kommt zurück, die Crowd ist echt. Wir sind die Militärpolizei, die CIA. Wir stehen bereit, wir halten dich frei. Whistleblower, sag es laut.